Kundgabe 6353. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.09.1955. Licht und Kraftmangel. Noch ist die Zeit der Gnade, wo ich euch allen immer wieder in den Weg trete, wo ich euch gebe, wenngleich ihr nichts anfordert, wo ich trotz eurer Abwehr immer wieder euch das antrage, was euch fehlt. Kraft und Licht. Dass ihr falsche Wege gehet, ist die Folge der Finsternis, die euch umgibt. Und so ihr dennoch den rechten Weg findet, schrecket euch der Aufstieg, der eure Kraft übersteigt. Euch fehlt es an Licht und Kraft, und beides biete ich euch immer wieder an. Also ich schenke euch Hilfsmittel, durch die ihr zu Licht und Kraft gelangen könnet. Ich mache euch Gnadengeschenke, wenngleich ihr selbst euch nicht mir anvertraut und um Hilfe bittet. Es ist noch eine Zeit der Gnade, doch sie geht schnell vorüber. Und dann wird es sich erweisen, wer meine Gnaden angenommen und ausgewertet hat und wer sie unbeachtet ließ und nun licht- und kraftlos ist, wenn es gilt, die letzte Willensprobe auf Erden abzulegen. Wenn die Entscheidung gefordert wird, von euch allen, die euer Los in der Ewigkeit bestimmt. Alle solltet ihr zuvor eure Hände öffnen, dass ich sie fülle mit den Gnadengaben meiner Liebe. Alle solltet ihr bedenken, dass euch Licht und Kraft mangelt, die euch geistig zur Höhe verhelfen und die ihr nicht genug entgegennehmen könnet, weil gerade in der letzten Zeit vor dem Ende der Aufstieg besonders schwer zu bewältigen ist. Alle solltet ihr daher Licht und Kraft zur Wendung verlangen. Und ich werde sie euch geben in Form meines Wortes, dem ihr Licht und Kraft im Übermaß entziehen könnet. Wenn ich selbst euch anspreche, dann strömt auch mein Liebelicht und die Kraft aus mir in euch ein. Und darum leite ich euch als meine besondere Gnadengabe mein Wort zu. Unvergleichliche Wirkung kann dieses mein Wort auf euch haben, wenn ihr nur euer Herz öffnet, so ihr angesprochen werdet, wenn ihr versuchet, den Sinn zu erfassen, wenn ihr es bewusst anhöret, ohne Abwehr, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr euch bemüht, meinem Wort gemäß zu leben. Denn dann werdet ihr es selbst erfahren, dass ihr von innen erleuchtet werdet. Es wird euch vieles verständlich sein, was euch bisher unbegreiflich schien. Ihr werdet mit anderen Augen alles betrachten, was um euch und in der Welt geschieht. Ihr werdet klar den Zusammenhang erkennen alles dessen, was euch bewegt und was ihr euch nicht zu erklären vermochtet. Ihr werdet auch eine Kraftzufuhr feststellen können, denn mit Leichtigkeit werdet ihr ausführen, was euch zuvor nicht zu überwältigen möglich schien. Ihr könntet euch alle davon überzeugen, welche Wirkung mein Wort auf euch hat, wenn ihr nur befolget, was euch mein Wort zu tun heißt, wenn ihr euch bemüht, ein Liebeleben zu führen. Nichts anderes will ich erreichen durch die Zuführung meines Wortes, als dass ihr Liebe übet. Dann erst werdet ihr der übergroßen Gnade inne werden, die euch geboten wurde mit der Übermittlung meines Wortes. Denn durch Liebe wirken werdet ihr Licht und Kraft empfangen im Übermaß, die euch aber unmöglich zugehen können, wenn ihr meiner Liebegebote nicht achtet. Weil Liebe in sich Kraft ist und darum nicht ausgeschaltet werden kann, wenn Licht und Kraft benötigt werden. Von selbst seid ihr nicht oft liebetätig und darum mangelt es euch an Licht und Kraft. Durch mein Wort aber erfahret ihr von eurer Erdenaufgabe. Mein Wort lehret euch die Liebe, die allein euch den Aufstieg zur Höhe sichert. Und obgleich ihr alle Kenntnis habt von meinem Wort, befolget ihr es nicht. Ich aber trete immer wieder vor euch hin und biete euch meine Gnadengabe an. Ich sende euch immer wieder Boten in den Weg, die euch trotz eures Widerstandes Licht und Kraft zu vermitteln suchen, indem sie euch das Wort aus der Höhe darbieten, als ungewöhnliches Gnadengeschenk des himmlischen Vaters vor dem Ende. Doch freiwillig müsstet ihr euch diesem Wort öffnen. Freiwillig müsstet ihr es ausleben, um auch die gnadenvolle Wirkung meines Wortes an euch zu erfahren. Überreich bedenke ich euch Menschen in der letzten Zeit mit meiner Gnade, doch niemals werde ich euch zwingen, sie anzunehmen. Denn ihr selbst müsstet die Entscheidung treffen für euer Los nach dem Ende dieser Erde. Ihr selbst müsstet freiwillig die Gnade nützen, um dann aber auch unwiderruflich selig zu werden. Amen.